Das nächste Stück, das handelt von so ein bisschen dieser No-Future-Mentalität. Das ist ja in der Realität. Gibt heute Mittag eine Demonstration in Cochem, wo über 7000 Leute waren, um da gegen die BAA in Cochem zu protestieren. Und wir finden sowas ist unheimlich wichtig irgendwie, dass man auf Demos geht und da kann man auch nette Leute kennenlernen. Und halt auch was zusammen machen. Und das nächste Stück heißt dann einfach, damit man bloß nicht dahin kommt, der Ritt zum Friedhof.